Ich besitze einen gültigen DDR-Reisepass mit einem Aus- und Wiedereinreisevisum. Ich möchte Ihnen mitteilen, dass ich diese schändliche und schädliche Ausbürgerung nicht hinnehme. Und Sie sollen wissen, dass die wachsende Solidarität von Sozialisten und Kommunisten, von Gewerkschaftern, von Arbeitern und Intellektuellen in Ost und West es inzwischen gar nicht mehr als so aussichtslos erscheinen lässt, dass die Führer der DDR ihre panische Maßnahme zurücknehmen werden. Es wäre für mich wie für mein Land besser, wenn dieses aufgezwungene Exil hier im Westen sich sehr bald als ein glücklich überstandener Albtraum erwiese. Mit meinen Schriftstellerkollegen in der DDR stimme ich darin überein, dass eine rasche Korrektur zugunsten der Gesetzlichkeit wie der Gerechtigkeit nur in den Augen eingefleischter Antikommunisten ein Zeichen von Schwäche wäre. Von meinen engsten Freunden zu Hause, mit denen ich telefonierte, habe ich erfahren, dass inzwischen nicht nur viele bedeutende Kulturschaffende in der DDR das Politbüro der SED aufgefordert haben, diese Ausbürgerung zurückzunehmen. Auch immer mehr Arbeiter und Studenten setzen sich in der DDR für mein Recht auf Rückkehr ein. Und ich bin froh darüber, dass sich die Linken hier im Westen trotz etlicher Meinungsverschiedenheiten so entschieden für mich einsetzen. Dafür nur ein Beispiel, das mich besonders ermutigt. Gestern Abend haben mehrere hundert DKP-Genossen in Marburg mich aufgefordert, Folgendes mitzuteilen. Sie erklären sich mit mir solidarisch und distanzieren sich von der Art und Weise, wie Ihre Parteizeitung UZ mich verleumdet. Da ich ein Liedermacher bin, wäre es vielleicht angemessener gewesen, Ihnen hier eine Presseerklärung vorzusingen. Es ist mir aber leider nicht gelungen, in dem ganzen Trubel der letzten schmerzhaft lehrreichen Tage für Sie ein neues und sehr deutsches Lied zu schreiben. Ich möchte Ihnen deshalb ein Gedicht von Brecht vorlesen, ein Gedicht, das ich liebe, ein Gedicht, in dem Brecht Haltungen eines Revolutionärs lobt, die für meine Genossen wie für mich ein Ansporn sind. Bertolt Brecht, Lob des Revolutionärs. Wenn die Unterdrückung zunimmt, werden viele entmutigt, aber sein Mut wächst. Manche sind zu viel, wenn sie fort sind, ist es besser, doch wenn er nicht da ist, fehlt er. Er organisiert seinen Kampf um den Lohngroschen, um das Teewasser und um die Macht im Staat. Er fragt das Eigentum, woher kommst du? Er fragt die Ansichten, wem nützet ihr? Wo immer geschwiegen wird, dort wird er sprechen. Und wo Unterdrückung herrscht und von Schicksal die Rede ist, wird er die Namen nennen. Wo er sich zu Tisch setzt, setzt sich die Unzufriedenheit zu Tisch. Das Essen wird schlecht und als eng wird erkannt die Kammer. Wohin sie ihn jagen, dorthin geht der Aufruhr. Und wo er verjagt ist, bleibt die Unruhe dort.